von sein Reigen, die Herz allerliebste mein, die Herz allerliebste mein. Das ist ein Klingen und Tränen, das ist ein Klingen und Tränen, ein Pauken und ein Schall mein. Dazwischen Schluchzen und Stöhnen, dazwischen